trifft es hart für viel zu schmales Geld. Der Fiskus nimmt sich auch sein Teil, was nicht nur dir missfällt. Was übrig bleibt, reicht grad noch für ne Wurst. Die Steuern rauf, die Mieten auch, Diäten sowieso. Die Straßenräuber schröpfen dich, doch alles mit Niveau. Was übrig bleibt, reicht grad noch für ne Currywurst. Himmler. Selber ein Schwein. Ein Banküberfall ist zu risikoreich. Komm, gründe eine Holding und sei reich wie ein Scheich. Verscheiß mal die Steuer, alle Großen tun's auch. Machst du dies nicht, fällst du bloß auf. Mach mit und krieg raus, wie die das so machen, die Säule. Wanderst du nach Chile aus? Was da noch übrig bleibt, reicht für Champagner. Wirst schon sehen.